Einheit 5. Meine Stadt, meine Zeit. 1. Meine Stadt. Sprechen Sie nach, bitte. A. Meine Bank. Das ist meine Bank. Hier in der Schulstraße. Das ist meine Bank. B. Mein Supermarkt. Mein Supermarkt ist hier. Mein Supermarkt ist hier in der Fußgängerzone. C. Das Café? Das Café Einstein? Das Café Einstein ist am Marktplatz. D. Das Bürgerbüro? Das Bürgerbüro ist im Rathaus. Das Bürgerbüro ist im Rathaus am Marktplatz. E. Meine Schule? Meine Schule ist die Luisenschule. Die Luisenschule ist in der Bahnhofstraße. F. Die Bushaltestelle? Die Bushaltestelle ist dort. Die Bushaltestelle ist dort am Marktplatz. G. Das Hotel? Das Hotel Zentral? Das Hotel Zentral ist am Bahnhof.